Über Berge und Höhen geht mein Sehnen nach dem Land voller Frieden und Freud. Fließen hier auch im Kampf manchmal Tränen. Bald kommt Jesus, ach, wer ist doch heut? Nimm, was dir nicht gefällt, doch von mir. Wie ich bin, Herr, so komm ich zu dir. Durch dein Blut wasch mich rein und voll Geistes lass mich sein. Gib mir Gnade, dir zu lieben allein. Willst den Heiland zu droben einschauen, mit den Halben im Himmel dich freuen? Willst du wandeln auf himmlischen Auen, dann lass heute dein Flehen doch sein. Nimm, was dir nicht gefällt, doch von mir. Wie ich bin, Herr, so komm ich zu dir. Durch dein Blut wasch mich rein und voll Geistes lass mich sein. Gib mir Gnade, dir zu leben allein. Will der Feind mit der Sünde dich fangen, auf den Weg des Verderbens dich ziehen, sind auch einige vom Herrn gegangen. Dann bleib du ihm doch treu, ja, bitt ihn. Nimm, was dir nicht gefällt, doch von mir. Wie ich bin, Herr, so komm ich zu dir. Durch dein Blut wasch mich rein und voll Geistes lass mich sein. Gib mir Gnade, dir zu lieben, allein.